Kreuze wird gemacht, kein Blick zurück, werden Sachen gepackt. Warum hier bleiben viele Streien vermisst? Diese Zeit, Rucksack auf, dieser Weg war bitter, mache Zucker drauf. Ich werd nicht stehen bleiben, ich geh weiter, weiter, weiter, weiter. Auf geht's, wie ab, halte mich auf Trab, wie ein Pferd. Was bin ich euch wert, wer hält mich auf oder sagt, lauf, lauf, steh nicht auf. Ich bin hier auf der Suche nach dir, stehe hier wie ein kleiner Pionier. Ich steh wieder auf und auf und auf und auf, ja geradeaus. Kein Schuss, kein Stein hält mich auf. Ich steh wieder auf und lauf. Ich steh wieder auf und auf und auf und lauf, ja geradeaus. Kein Schuss, kein Stein hält mich auf. Ich steh wieder auf und lauf. Neue Freunde finden, Feinde verbinden. Verpisst euch, ich geh weg. War im Dreck, jetzt wird Blut geleckt. Ich war nur dieser Hampelmann von damals, also damals unerfahren. Wo ich runterkam, mein Geist unsichtbar. Jetzt merk ich, dass es besser ist. Diese Schmerzen sind wie Messerstich. Ich grins wie ein Clown. Ich lieb dich wie ein Traum. Gibt es ein Happy End? Dieser Traum war zu heftig. Alle guten Dinge sind dreihändig. Ich steh wieder auf und auf und auf und auf, ja geradeaus. Kein Schuss, kein Stein hält mich auf. Ich steh wieder auf und lauf. Ich steh wieder auf und auf und auf und auf, ja geradeaus. Kein Schuss, kein Stein hält mich auf. Ich steh wieder auf und lauf. Ich steh wieder auf und auf und auf und lauf, ja geradeaus. Kein Schuss, kein Stein hält mich auf. Es ist Zeit, bye bye.